6 Millionen Opfer, eine Materialisation des jüdischen kollektiven Unterbewusstseins. Die Erfindung von 6 Millionen vom Narzissmus getöteter Juden hat Israel, das zu dem Zeitpunkt, als dieser Völkermord stattgefunden haben soll, als Staat nicht existierte, die astronomische Summe von 6 Milliarden Pfund Sterling eingebracht, die jenem Staat als Entschädigung von den Deutschen gezahlt worden sind, selbstverständlich der in der Hand der bolschewistischen Russen befindliche Teil Deutschlands ausgenommen. In Bezug auf diese Zahl 6, der 6 Milliarden Pfund Sterling und der 6 Millionen Opfer möchten wir hiermit Folgendes erklären, das ebenso fantastisch anmutet wie jene Summe. Die Erfindung dieser 6 Millionen Geopferte ist keine Erfindung, denn die 6 von diesen 6 Millionen ist die archetypische Zahl des jüdischen kollektiven Unterbewusstseins, eine kabbalistische Zahl, die in dieses Psychodrama, um einen aus der modernen Psychologie entlehnten Ausdruck zu gebrauchen, hineingebracht worden, ihm aufgezwungen worden ist. Und zwar seit dem Jahre 1950, das ebenfalls als ein für die Juden besonderes Jahr gilt, denn da wird die Verwirklichung der den ganzen Erdkreis umfassenden planetarischen Operation entschieden, die sich erst im Wassermann-Zeitalter voll auswirken soll. Die Zahl 6 ist die Zahl des jüdischen Sechssternes, eines von dem auserwählten Volk ebenfalls verfälschten runischen Sinnbildes. Der Plan soll somit kabbalistisch, magisch, rein schwarzmagisch, da er nicht einer menschlichen, sondern kosmischen, planetarischen Verfälschung unterliegt, welche der jahwehistische Archetyp der Zahl 6, den Juden, von denen er Besitz ergriffen hat und die seine Akolyten sind, auferlegt hat. Sollte sich jemand dafür interessieren, Näheres über diese grandiose Fälschung von den 6 Millionen Ermordeten zu erfahren, dann empfiehlt sich ihm die Lektüre des Monumentalwerkes des französischen Professors Paul Racinier. Seine Bücher sind betitelt »Die Lüge des Odysseus«, veröffentlicht Paris 1949, »Odysseus von den Seinen verraten«, erschienen 1960, »Der wahre Eichmann-Prozess«, erschienen 1962, und »Das Drama der europäischen Juden«, erschienen im Jahre 1964. Einige dieser Bücher sind ins Spanische übersetzt und in Madrid durch den Verlag Acervo herausgebracht worden. Wie man verstehen wird, ist man fast achtlos über sie hinweggegangen. Racinier war Sozialist. Da er am Widerstand beteiligt war, wurde er 1943 von den Deutschen in das Konzentrationslager Buchenwald eingeliefert. Nach seiner Befreiung im Jahre 1945 wurde er mit der Widerstandsmedaille ausgezeichnet. 1946 nimmt er seine gigantische Nachforschungsarbeit auf und versucht, Kunde davon zu geben, was er selbst in den Nazi-Konzentrationslagern gesehen hat und den Beweis über die Fälschung von Millionen hingeschlachteter Juden sowie die Erfindung der Gaskammern zu erbringen. Racinier stirbt im Jahre 1966. Ein anderes, wichtiges Dokument sind die Untersuchungen des englischen Universitätsprofessors mit dem Pseudonym Richard Harwood. Did 6 million really die? Starben wirklich 6 Millionen? Die von der Historical Review Press in England veröffentlicht wurden. Harwood setzt die Arbeit Racinier's mit Veröffentlichungen über den Nürnberger Prozess fort. Ferner verweisen wir auf das Buch des nordamerikanischen Professors A.R. Butz, The Hoax of the 20th Century, der Schwindel des 20. Jahrhunderts. Wir geben diese Informationen ohne besonderen Enthusiasmus oder Optimismus. Da uns die genaue Beschaffenheit des Kampfes, den zu beschreiben wir uns hier bemüht haben, bekannt ist, verstehen wir, dass hier menschliche, allzu menschliche Gründe und Berechnungen wenig zählen, wo sich doch die Archetypen, die Götter und die Dämonen miteinander im Krieg befinden, nicht seit heute oder gestern, sondern seit einer Ewigkeit. Hier zählen andere Werte. Das Hakenkreuz des Ausganges und das Hakenkreuz der Wiederkehr. Das Hakenkreuz ist das Symbol des esoterischen Tantrismus Hitlers. Es lenkt die Bewegung, bleibt jedoch davon unberührt und ist in seinem Mittelpunkt unbeweglich wie Krishna, der den Tanz Raslila tanzt, und wie der in tiefe Meditation versunkene Shiva. Wie bereits erwähnt, ist Chakravartin eine Bezeichnung für das Polar, für das Kronenchakra. Das linksdrehende Hakenkreuz ist dasjenige des Wegganges, des Auszuges, des Verlustes von Thule, der Urheimat Hyperboreas, von Paradesha, dem paradiesischen Stern des Ursprungs. Es ist das Hakenkreuz Ramas, dasjenige der besiegten Götter, das Symbol des zugrunde gerichteten Luzifer. Das rechtsdrehende Hakenkreuz, das in schwindelerregender Weise im entgegengesetzten Sinne zur derzeitigen Erdumdrehung rotiert, ist dasjenige, welches die Rückkehr zum Ursprung bewirkt, wobei zuerst Asgard im mythischen Kaukasus berührt wird und danach Shambhala, Agathi, Thule am Polarkreis und der Morgenstern. Dieses Hakenkreuz ist auch eine nicht existente Blume, die Blume El-Ela, des androgynen Baphomet, des Abraxas, des vergöttlichten ganzen Menschen, der schon in die Stätten des ewigen Lebens eingetreten ist. Diejenigen, welche in die Tiefe dieses Symbols einzudringen vermochten, erklären, dass dieses Hakenkreuz nicht für physische Eroberungen auf der Oberfläche der Dinge verwendbar ist, weil sich seine Energie der Rückkehr in einer parallel verlaufenden Energie in der analogen inneren Erde manifestiert. Aus diesem Grunde war unter diesem Wahrzeichen zum gegenwärtigen Zeitpunkt des Kali-Yuga eine physische Niederlage unvermeidlich, damit bei der großen Wiederkehr des goldenen Zeitalters ein umso vollständigerer Triumph vorbereitet werden kann. Auch der runde Tisch von König Arthur, König Arthurs Tafelrunde, symbolisiert den Pol. Er ist eine Darstellung des Hakenkreuzes. Alle die nachgeordneten Zentren, welche das rechtsdrehende Hakenkreuz auf seiner Reise der Wiederkehr in das Heimatland des ewigen Bundes aufzeigt, sind lediglich Reflexe, ist nur ein Widerschein des erhabenen Mittelpunktes, sind Teilstrecken auf der großen Reise in die Unsterblichkeit. Man darf sie nicht mit dem am Pol befindlichen ersten geistigen Zentrum verwechseln, beziehungsweise mit dem sich am Gipfel der anderen, der neuen Erde befindlichen Zentrum. Der Pol ist somit das Kronenchakra des Planeten Erde, der Absprungs- bzw. Ausgangspunkt, das archetypische Ebenbild aller anderen Zentren, einschließlich desjenigen, das es in Atlantis gab. Folglich ist er auch das Zentrum von Agathi, von Shambhala und von Asgard, die im irdischen Bereiche zu wichtigen Chakras werden, die man aufsuchen, erwecken muss, bei denen man jedoch nicht endgültig verweilen darf auf der weiteren Reise zu den unsterblichen Bewohnern von Hyperborea, wie es die Esoterik des rechtsläufigen Hakenkreuzes, seine polare Einweihungsschule, lehrt. Das linksdrehende Hakenkreuz, das sich in gleicher Umdrehungsrichtung wie die Erde, nämlich in der Uhrzeigerrichtung des dunklen Zeitalters dreht, ist dasjenige des Auszuges, des Verlustes von Hyperborea sowie des ersten Urverlustes. Es ist das Hakenkreuz des Nordpoles, wo Luzifer, Abraxas und Apollo gefesselt sind. Das rechtsdrehende Hakenkreuz der Wiederkehr ist das Hakenkreuz des Südpoles. Sollte dies etwa ein Fingerzeig darauf sein, dass sich von diesem Pol, vom Süden aus, der Aufbruch nach der anderen Erde, nach der Oase vollziehen wird, in Verbindung mit der Wiedereinsetzung Luzifers, des großen Verlierers, in seine Rechte? Es wird nun verständlich, dass vom jüdischen Zionismus eine Gegeninitiation in die Welt gesetzt worden ist, wobei er sich fanatisch nicht nur an das physische Jerusalem, das er als endliches höchstes Ziel erscheinen lässt, klammert, sondern auch an dem Berg Zion als dem Herzen der Erde, das Anahata-Chakra, an die Stiftshütte Jehovas und den Wohnort der Shekinah, dem Kundalini-Chakra des esoterischen Hebräertums, dem einzigen Ort, an dem Jehova angebetet werden will.